And let's pray. Und beten wir. Lord Jesus, thank you tonight. Herr Jesus, danke. Our time on earth is like a vapor. Unsere Zeit auf der Erde ist wie ein Hauch. That's what your word says. Das ist das, was dein Wort sagt. And then we're in eternity. Und dann sind wir in der Ewigkeit. And we want to experience a very exciting and rich welcome into your kingdom. Wir wollen einen sehr aufregenden und ein sehr reiches Willkommen empfangen, wenn wir dann Königreich eintreten. As your word promises. So wie es ja dein Wort verspricht. If we have certain habits in our life, wenn wir bestimmte Gewohnheiten zum Leben haben, and they are increasing, und wenn sie zunehmen, bless this to our hearts. Segne das zu unseren Herzen. In your name we pray. In deinem Namen bitten wir. Amen. Amen. Tonight we continue with our series on the 9 habits of a disciple. Heute machen wir weiter mit unserer Serie über die 9 Gewohnheiten eines Jüngers, eines Nachfolgers. This comes from the second epistle of Peter. Das stammt aus dem zweiten Petrusbrief, Chapter 1. Kapitel 1. And I'll just repeat them very quickly. Und ich werde es einfach mal zur Auffrischung wiederholen. And tonight we'll do the 7th one. Und heute werden wir dann die 7. Gewohnheit durchnehmen. And next week the 8th and then the 9th. Nächste Woche dann die 8. und dann die 9. Now these habits are progressive. Diese Gewohnheiten, sie bauen aufeinander auf. And they build like a house. Wie ein Haus. The first ones are foundational. Die ersten sind einfach wie ein Fundament. We are always returning to them. Sie sind die Grundlage, deshalb kommen wir immer wieder darauf hin zurück. We are not skipping any. Wir überspringen auch keine. We are not moving and forgetting the ones in the past. Wir gehen da nicht einfach los und dann vergessen wir die, die wir in der Vergangenheit so gebraucht haben. We are building them just like Peter said. Wir bauen sie einfach aufeinander auf, so wie der Petrus auch sagt. And Peter promises, und Petrus verspricht, that if these are in our lives, wenn sich diese Dinge in unserem Leben finden and increasing, und wenn diese Gewohnheiten auch noch zunehmen, then our welcome into the eternal kingdom will be abundant. Dann wird unser Eintreten in das ewige Reich einfach mit einem richtigen Reichtum und Überfluss sein. Because our life will be effective and fruitful. Weil ja unser Leben effektiv und wirksam war. So just very quickly. Also ganz schnell zur Wiederholung. In verse 1 we receive a faith. Vers 1, wir empfangen einen Glauben. Our foundational habit of receiving. Es ist diese grundlegende Gewohnheit, dass wir empfangen. Not doing, but receiving. Nicht tun, sondern empfangen. Listening to God. Wir hören Gott zu. The habit of making time in your day for God. Die Gewohnheit, einfach Zeit beiseite zu setzen für Gott. Number 2. Nummer 2. The habit of faith. Die Gewohnheit des Glaubens. The spirit of faith is to speak. Der Geist des Glaubens ist zu sprechen. 2 Corinthians 4:13. 2. Korinther 4:13. Romans 10:10. Römer 10:10. It's to speak. Auszusprechen. Like God said to Joshua. Wie Gott zu Josua sagte. Be strong. Sei stark. And have my word in your mouth. Und hab mein Wort in deinem Mund. If you want to be strong in the Lord, look at what you're saying. Wenn du stark sein möchtest im Herrn, dann achte auf das, was du sagst. Number 3. Nummer 3. Be obedient to the Spirit. Sei gehorsam gegenüber dem Geist. And be a doer of the word. Und sei ein Täter des Wortes. Number 4. Nummer 4. Add knowledge. Füge dem Erkenntnis hinzu. Get in the habit of getting help. Gewöhne es dir an, dass du auch Hilfe suchst. You might know what to do, but you don't know how to do it. Vielleicht weißt du, was zu tun ist, aber du weißt nicht, wie man es macht. Our number one principle in being healthy as an individual and a church. Das Nummer 1 Prinzip, wie man gesund bleiben kann, als eine einzelne Person, aber auch als gemeinsame Gemeinde. Always get outside help. Bitte such dir immer auch Hilfe von anderen und von draußen. Number 5. Nummer 5. We add self-control. Wir fügen dem Selbstkontrolle because hinzu. As we become effective, denn wenn wir jetzt wirksam werden and know how to do things, effektiv und wissen, wie man Dinge macht, people will start putting demands on us because we're so effective. Dann werden Leute kommen und sie werden nach uns verlangen, weil wir so effektiv sind. You can do anything. Du kannst doch alles. Yeah, but I don't want to do everything. Ja, aber ich möchte nicht alles machen. Then we have to discern what God's will is. Dann müssen wir genau unterscheiden, was Gottes Wille ist. Choose between what's good and what's the best. Wähle aus zwischen dem, was gut ist und was am besten what's ist. What's good and what's God's will. Was gut ist und was Gottes Wille ist. So we develop the habit of saying no. So entwickeln wir die Gewohnheit, auch Nein zu sagen. So suddenly we are doing what God has designed us to do. Plötzlich tun wir das, wozu Gott uns angelegt hat, was wir einmal tun sollen. And we're just, wow, we're just doing wonderful. Und es läuft einfach wunderbar. Habit number six. Punkt Nummer 6. Just keep going. Mach weiter. Endure hardship. Harre aus, don't, auch unter Härten. Don't get discouraged. Lass dich nicht entmutigen. Keep the end in mind. Hab das Ziel genau im Auge. Persevere. Halte aus. Now tonight, if you turn to Revelations 2, wenn wir heute einmal hinschlagen zu Offenbarung Kapitel 2, we face yet another problem. Da sind wir mit einem weiteren Problem konfrontiert. As we persevere. Während wir da ausharren und aushalten. And we have to add now another crucial habit. Wir müssen da eine weitere, ganz entscheidende Gewohnheit uns zulegen. And I hope that we're exercising these things in our lives. Und ich hoffe, dass wir diese Dinge auch in unserem Leben üben. That we're not just hearers, but we're actually implementing these things. Dass wir nicht nur diese Dinge hören, sondern dass wir sie auch umsetzen und anwenden. Write them in the back of your Bible. Put them on your mirror in your bathroom. Schreib sie hinten in die Bibel hinein oder vielleicht irgendwie an den Spiegel einfach dran schreiben. Okay, Revelation chapter 2. Here is a church that's very much like ours. Offenbarung Kapitel 2. Da findet sich eine Gemeinde, die ist ganz so wie unsere. And we can fall into the same thing that they fell into. Und wir können da in die gleiche Situation hineinfallen, in die sie gefallen sind. Revelation 2:2. Offenbarung 2 Vers 2. I know your deeds. Ich kenne deine Werke. Your hard work and your perseverance. Und deine Mühe und dein Ausharren. Anybody who visits us says the same thing. Jeder, der uns besucht, sagt das Gleiche. You are a hard-working church. Du bist eine Gemeinde, oder ihr seid eine Gemeinde, die hart arbeitet. Yeah, I'm a hard-working pastor. Ja, ich bin ein hart arbeitender Pastor. And the church reflects the pastor. Und die Gemeinde reflektiert den Pastor. And if you don't want to work hard, don't be around me. Wenn du nicht hart arbeiten möchtest, sei nicht so bei mir. I got it from my dad. Ich habe es von meinem Vater gelernt. I learned how to work hard. Ich habe es gelernt, wie man hart arbeitet. And we're a hard-working church. Wir sind eine Gemeinde, die hart arbeitet. What's the problem we face? Mit welchem Problem sind wir konfrontiert? We persevere through difficulty. Wir harren aus, selbst in Schwierigkeiten. I know that you cannot tolerate wicked men and that you have tested those who claim to be apostles. Dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast sie geprüft, die sich Apostel nennen, but die are not. Sind. And have found them false. Und hast sie als Lügner befunden. Now watch. You have persevered. Und du hast ausharren. You've kept the end in mind. Du hast das Ziel im Sinn gehabt. I mean, you've received faith. Du hast Glauben empfangen. You've made a confession. Du hast ein Bekenntnis abgelegt. You're a doer of the word. Du bist ein Täter des Wortes. You listen to the Spirit. Du hörst doch auf den Geist. You got advice. You got help. Du hast Rat geholt. You have sensed God's will. Du hast Gottes Willen genau and you've gespürt. Persevered. Und du hast ausgehalten. You've persevered and have endured hardships for my name. Du hast sogar Härten ausgehalten um meines Namens willen. And have not grown weary. Und bist nicht müde geworden. Yet. Aber. I have this against you. Ich habe gegen dich. You have forsaken your first love. Da hast du deine erste Liebe verlassen hast. This is the danger that we face. Das ist die Gefahr, mit der wir konfrontiert sind. As we reach habit six, wenn wir da hinreichen zur Gewohnheit Nummer 6. As we are fulfilling what we sense is God's will. Wenn wir das erfüllen, von dem wir spüren, dass es Gottes Wille ist. God gave us this building. Gott hat uns dieses Gebäude gegeben. To reach people. Um Leute zu erreichen. And they're coming. Und sie kommen. There were so many people here in December. Im Dezember waren so viele Leute hier. That were not Christians. Die nicht Christen that waren. People brought. Leute haben sie gebracht. This is why we exist. Deswegen sind wir hier. To seek and to save that which is lost. Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. And we are persevering through difficulty. Und wir harren aus, selbst in Schwierigkeiten. The danger is this. Aber die Gefahr ist die. That we get our identity now from what we do. dass wir unsere Identität daraus beziehen, aus dem, was wir tun. Rather than who we are. Anstatt vielmehr aus dem, wer wir sind. It's such a simple mistake. Das ist ein Fehler, der so leicht gemacht werden kann. Easy to make. Das geht ganz leicht, dass wir da hineinfallen. And it's so deadly. Aber so tödlich. So there's another habit that we have to implement. Also gibt es eine weitere Gewohnheit, die wir da anwenden müssen. Now the word is godliness. Das Wort ist Gottseligkeit. Add godliness to your perseverance. Füge Gottseligkeit deinem Ausharren hinzu. Godliness. Gottseligkeit. I thought we were already godly. Denk, wir sind bereits göttlich. Did we do this whole thing being ungodly? Haben wir das alles gemacht, ohne irgendwie gottgemäß zu handeln? And now we become godly? Und jetzt werden wir plötzlich irgendwie gottgefällig? No. There's something else. Da gibt es noch etwas. In all of our persevering. In all unserem Ausharren. We have to take time. Müssen wir uns die Zeit nehmen, to remember, uns daran zu erinnern, that it was all about God. Dass sich doch alles nur um Gott dreht. Because suddenly we begin to think it's all about us. Denn plötzlich denken wir, es dreht sich nur um uns. We are such an effective church. Wir sind so eine effektive Gemeinde. Aren't we? Sind wir das nicht? We. Also, ja. You and me. Also. Did you see all the people who came to our church? Habt ihr all die Leute gesehen, die in unsere Gemeinde gekommen sind? Don't you love our worship? Liebt ihr nicht unsere Anbetung? And very, very subtly. Und ganz, ganz leicht. It starts to move away from God. Fast unmerklich bewegt es sich weg von Gott. To us. Hin this zu uns. Is what happened to this church. Und das passierte dieser Gemeinde. They were the most powerful church. Sie waren die mächtigste Gemeinde. In that area, the powerhouse church of the area of Asia Minor. In der ganzen Region. Sie waren praktisch dieses Kraftwerk in Kleinasien. In over 30, 40 years. Nach 30, 40 Jahren. They actually had departed from the love of God. Sind sie weggeraten von der Liebe Gottes. As they served God. Während sie doch Gott gedient haben. What is the habit? Was ist die Gewohnheit? That will save us from this. Die uns davon und davor bewahren wird. It is the Sabbath. Es ist der Sabbat. This is why God gave the Sabbath. Deswegen hat Gott den Sabbat gegeben. The Sabbath is a safeguard. Der Sabbat ist wie eine Rettungsweste. It's that seventh day of the week. Es ist der siebte Tag der Woche, that God said is holy. Von dem Gott gesagt hat, dass heilig ist. That God said is blessed. Von dem Gott sagt, dass gesegnet ist. It is a safeguard. Es ist ein Schutz für uns. It's a time out. Es ist einfach eine Auszeit. To constantly, constantly go back to God. Wir gehen immer und immer und immer wieder zurück zu Gott. What is our habit tonight? Was ist unsere Gewohnheit heute Abend? It's this. Es ist die. Celebrate God. Feiere Gott. Get in the habit of celebrating God. Gewöhne es dir an, Gott zu feiern. In all the busyness that we experience. Bei all der Geschäftigkeit, die wir da erleben. Don't forget to celebrate God. Vergesst es nicht, Gott zu feiern. Someone defined busyness as this. Jemand hat einmal Geschäftigkeit so definiert. Being under Satan's yoke. Unter Satans Joch zu stecken. Busy. Being under Satan's yoke. Im Deutschen geht das nicht, im Englischen halt unter Satans Joch sein. Now, let's go to Genesis chapter 2. Gehen wir zum 1. Buch Mose Kapitel 2. And this is where the Sabbath is first mentioned. Und da wird ja der Sabbat zum ersten Mal erwähnt. But there's something that I want to say tonight that is maybe more than you're expecting. Es gibt da etwas, was ich heute Abend sagen möchte, was weit über das hinausgeht, was ihr vielleicht erwartet. Because there's a second Sabbath. Denn es gibt einen zweiten Sabbat. There's not just a weekly Sabbath. Da gibt es nicht nur diesen wöchentlichen Sabbat. But there's a Sabbath lifestyle. Es gibt einen förmlichen Lebensstil des Sabbats. And if we miss one of them, und wenn wir da einen dabei verpassen, we get ourselves in trouble. Wenn wir das versäumen, dann geraten wir uns in Schwierigkeiten. Now Genesis chapter 2. 1. Buch Mose Kapitel 2. Verse 2. Vers 2. By the seventh day God had finished the work. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk. Start with verse 1. Beginnen wir mit Vers 1. Thus the heavens and the earth were finished in all their vast array. So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. By the seventh day God had finished the work he had been doing. So on the seventh day he rested from all his work. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk. And God blessed the seventh day and made it holy. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Because on it he rested from all the work of creating that he had done. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte. Here's the question. Hier kommt die Frage. Why did God rest? Warum hat Gott geruht? Was he tired? War er müde? Oh, man. Na, Wahnsinn. What do you angels think? Na, wie denkt ihr Engel? I am wiped. Oh, I mean, ich bin am Ende. Did you see this whole universe? Do you know how much that took out of me? Habt das gesehen, das ganze Universum, wie es mich förmlich hier aufgezehrt hat? I gotta take a rest. Ich muss mich jetzt okay, everybody, zur Ruhe. Everybody rest, because alle erstmal zur Ruhe hier. God is tired. Gott ist müde. Huh. Wow. Do you know what that took out of me? Wisst ihr, was mich das gekostet hat? Let there be earth. Lass die Erde sein. Let there be a universe. Das Universum. Let there be birds and let there be water. Am Vögel, Wasser. I'm tired. Boah, bin müde. That's how we think. So denken wir. Of the Sabbath. So denken wir, wenn wir an den Sabbat denken. We think a Sabbath is a time where we rest from being tired. Aber wir denken, der Sabbat ist die Zeit, wo wir uns einfach ausruhen von unserer Müdigkeit. So people who don't get tired don't take a Sabbath. Also Leute, die nicht müde werden oder schwach werden, die nehmen gar keinen Sabbat. A Sabbath is for weak people. Sabbat ist nur was für schwache Leute. For people who drink lemonade and Leute, die Limonade trinken. I'm a man. Ich bin ein Mann. I don't need a Sabbath. Brauch keinen Sabbat. I was in the army. Ich war in der Armee. And in the army. Und in der Armee. We didn't sleep for 3 years. Haben wir für 3 Jahre nicht geschlafen. Reminds me of a funny story, you know. Erinnert mich an eine lustige Geschichte. I was with this old Austrian man and his wife. Ich war mit einem älteren Österreicher zusammen und mit seiner Frau. And I was trying to tell some of my war stories, you know. Ich wollte also irgendwie da so Kriegsgeschichten like erzählen. As though I have some, right? Als wenn ich da irgendwelche hätte. So his wife says, she says, meine Frau sagte, oh, if you use the bathroom, the hot water doesn't work. Also wenn du die Toilette benutzt, das heiße Wasser funktioniert nicht. And I said, kein Problem. No problem. Kein Problem. I said, when I was in Romania, während ich in Rumänien war, I said, I went 1 week. Da bin ich eine ganze Woche so gegangen. Without showering with hot water. Ohne da heißes Wasser zur Dusche zu haben. And you know what the old man said? Was der alte Mann sagte? When I was on the Russian front. Als in der russischen Front war. I didn't take a shower for 5 years. Habe ich keine Dusche gehabt für 5 Jahre. Aha. Aha. Ja. Okay. I knew that. Yep. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Now, what was okay. I talking about? Worüber habe ich gesprochen? Why did I bring this up? What's that? Sabbaths are for weaklings. Der Sabbat ist nur für Schwächlinge. Now, Jesus is crucified. Jesus ist gekreuzigt. And he's hanging on the cross. Er hängt am Kreuz. And just before he dies, und kurz bevor er stirbt, he says, it is finished. Sagt er, es ist vollbracht. The same thing God said after he created the heavens and the earth. Das gleiche, was Gott sagte, nachdem er Himmel und Erde geschaffen hatte. It's finished. Das sprach and er auf, then es the scripture says in Hebrews chapter 1, dann in Hebräus Kapitel 1, that after he had made purification for our sins, das heißt, nachdem er die Reinigung für unsere Sünden bewirkt hatte, and in the Greek it's the aorist tense, und im Griechischen haben wir da den Aorist, it could actually read after he had finished making purification. nachdem er es verändert hatte, dass er diese einmalige Reinigung bewirkt hatte, he ascended and sat at the right hand of the Father. Stieg er auf und er setzte sich nieder zu Rechten des Vaters. Why did he sit down? Warum setzte er sich nieder? Was he tired? War er müde? Give him a big hand, or my son is back. Applaus, Applaus, mein Sohn ist wieder da. Praise Hallelujah. And Jesus comes to heaven. And he's just wiped out. Und er ist völlig fertig. And his father hugs him and he says, oh, you're so tired. Du bist so müde. Oh, sit here. Setz dich nieder. I'm wiped. Oh, ich bin völlig fertig. Took everything out of me. Das hat wirklich alles gekostet. Mann. I can sleep for a year. Für ein Jahr kann ich nicht mehr schlafen. Just let me sit at your right hand for a while. Lass mich nur sitzen hier für eine Weile. Did he rest because he was tired? Hat er da geruht, weil er müde war? He rested because it was finished. Er hat geruht, weil es vollendet war. And he sat with authority on the throne. Und so saß er mit Autorität auf dem Thron. Now there's two Sabbaths that we have to keep in mind as we live our life. Es gibt zwei Formen des Sabbats, die wir im Gedanken behalten müssen, wenn wir unser Leben durchgehen. There is our lifestyle habit. Da ist diese Gewohnheit unseres Lebensstils. Our lifestyle Sabbath. Unser Sabbat als ein Lebensstil. And then our weekly Sabbath. Und dann unser wöchentlicher Sabbat. Now if you turn to Hebrews chapter 4. Wenn wir hinschlagen zum Hebräer Kapitel 4. It talks about our lifestyle Sabbath. Da spricht es über den Sabbat als Lebensstil. Now this was the Sabbath that the Hebrews in the wilderness did not enter into. Das war der Sabbat, in den die Hebräer in der Wüste nicht eingetreten sind. And at the end of chapter 3 it says, and you see they were not able to enter in to God's rest because of their unbelief. Und am Ende von Kapitel 3 können wir sehen, Vers 19, und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Now watch this. Therefore, since the promise of entering his rest still stands. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa da die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht? Let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Also geben wir nun Acht, dass nicht jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. What is this rest? Was ist diese Ruhe? It has to do with something that God finished. Es hat etwas zu tun mit dem, dass Gott etwas vollendet hat. We enter into his rest. Wir treten ein in seine Ruhe. When Jesus died on the cross, he said it's finished. Als Jesus am Kreuz starb, sagte er, es ist vollbracht. And we enter into the fact that it's finished. Und wir treten ein in diese Tatsache, dass es vollbracht ist. We don't have to try to produce our own salvation. Wir müssen nicht unsere eigene Errettung hier bewirken. I don't have to try to produce my sonship. Ich muss auch nicht meine Sohnschaft irgendwie produzieren. I'm not working to salvation. Ich arbeite nicht hin zur Errettung. I'm working from salvation. Ich arbeite von einer vollendeten Errettung. I'm completely at rest from trying to produce something from myself for God. Ich habe eine völlige Ruhe davor, irgendetwas jetzt aus mir selbst zu produzieren für Gott. Matthew 11, Matthäus 11, verse 28, Vers 28. We just sang it. Wir haben es gerade gesungen. Come unto me, komm zu mir, all you that are weak and heavy laden, die ihr mühselig und beladen seid. I will give you rest. Ich gebe euch Ruhe. Come and learn of me. Kommt und lernt von mir. For I am meek, denn ich bin sanft and humble of heart, und demütig von Herzen. And you will find rest for your soul. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. The rest is die Ruhe. Philippians 2:13. Ist Philipper 2:13. For it is God who works in you. Denn es ist Gott, der in dir wirkt. Both to will and to do of his good pleasure. Das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. It's God, es not ist Gott, you. Das bist nicht du. God's not asking us to produce anything for him. Gott bittet uns nicht in irgendeiner Weise auch nur irgendetwas für ihn zu produzieren. He's asking us to trust him. Er bittet uns, dass wir ihm vertrauen. He had given Israel the promised land by promise. Er hat Israel das verheißene Land gegeben, einfach aufgrund von Verheißung. And they didn't believe the promise. Aber sie haben der Verheißung nicht geglaubt. If God promised it, wenn Gott es ja versprochen hat, it doesn't matter how big the giants would be. Ist doch ganz egal, wie groß die Riesen sein würden. God promised it. Gott hat es ihnen versprochen. But they didn't enter into the promise. Aber sie traten in diese Verheißung nicht ein. So they died in the wilderness. So starben sie in der Wildnis. Because they looked to themselves. Weil sie nur auf sich schauten. They couldn't get their eyes off how small they were. Sie konnten ihre Augen nicht weg davon bekommen, wie klein sie waren. Eyes of these giants. In den Augen dieser Riesen. And God said, why do you look at yourself? Look at me. Gott sagt, warum schaut ihr auf euch selbst? Schaut doch auf mich bitte. Now there's a rest for the soul. Es gibt eine Ruhe für die Seele, that we need to experience. Die wir erfahren müssen. On the Sabbath. Am Sabbat. For many people the Sabbath is just a time where they get away. Für viele ist der Sabbat einfach nur eine Zeit, wo sie einfach irgendwo weggehen. They take a day off. Sich einen Tag frei nehmen, a weekend off, oder vielleicht ein ganzes Wochenende, a week or two or three or a month, oder eine Woche oder zwei Wochen oder einen ganzen Monat. They go away to some beautiful island, fahren irgendwo hin auf eine wunderschöne Insel, or some mountains, oder in die Berge, or Las Vegas, Las Vegas. And they say, I gotta really de-stress. Ich muss jetzt wirklich meinen Stress abbauen. I gotta get my mind off what I've been doing. Muss meinen Kopf einmal freikriegen und den Sachen nicht mehr machen. But when they come back, they're in the same situation. Aber wenn sie zurückkommen, sind sie in der gleichen Situation. Do you know why? Because when they come back, they're doing the same thing that they did when they left. Denn wenn sie wiederkommen, dann machen sie genau das Gleiche wie in dem Moment, als sie gingen. They're still looking to themselves. Sie schauen immer noch auf sich selbst. They still look to produce something. Sie schauen immer noch auf sich selbst, ob sie irgendwas produzieren können. They trust that they're going to figure this out. Sie vertrauen irgendwie darauf, dass sie das irgendwie da handhaben können. And God is looking down and saying, Gott schaut runter und denkt sich, why do you trust yourself? Warum vertraust du nur auf dich selbst? Why do you trust me? Warum vertraust du? You're never going to find rest like that. So wirst du doch nie zur Ruhe kommen. Now, if you were a CEO of a company, wenn du der Generaldirektor einer Firma wärst, how much rest do you think you would find if we asked you to be a plumber? Wie viel Ruhe würdest du dabei haben, wenn wir dich bitten würden, jetzt einfache Installateurarbeiten zu leisten? Or if you were an accountant, oder bist vielleicht ein Buchhalter, and we asked you to build a custom or a cabinet, und wir bitten dich jetzt darum, also irgendwie einen Schrank zu bauen. You would be so stressed out. Das würde dir so viel Stress bereiten. How much more inner fatigue? Wie viel mehr würde es dann innere Ermüdung bedeuten? Do we experience, die wir da erleben, wenn wir play God. Gott spielen. You ever see that movie like what is it, Ivan the Great or what is Bruce Almighty, right? Denk an diesen Film, Bruce der Allmächtige. Remember he wants to be God and then er möchte all of a sudden, Gott sein. And then he's like granting everybody, you know, I want to win the lottery. Yes, yes, you win the lottery. Everybody's winning also the lottery. Er versucht, Gebete zu beantworten und er gibt also allen einen Gewinn in der Lotterie. And all these prayer requests are coming in like. Und dann gibt's ganzen Gebetsanliegen, die da reinkommen. And he's completely overwhelmed with being God. Völlig überwältigt damit, Gott zu spielen. How about when we play God? Wie ist das, wenn wir Gott? When we judge people. Versuchen zu sein. When we think we have everything figured out. Wir richten andere Leute, wir denken, jetzt haben wir alles klar. When we're right in our own eyes. Wenn wir da denken, wir haben recht in unseren eigenen when Augen. When we don't calculate that maybe there's something I don't understand about that person. Wenn wir da vielleicht nicht einkalkulieren, dass vielleicht etwas gibt, was wir diese Person nicht verstehen. Remember we talked about the cost of discipleship? Erinnert ihr euch daran, wir haben gesprochen über die Kosten der Jüngerschaft. What it's going to cost you to follow Jesus? Was uns kosten wird, wenn wir Jesus nachfolgen. Two things it'll cost you. Es gibt zwei Dinge, die es uns kostet. Your pride, deinen Stolz, and your self-will, und dein Eigenwillen. And these two things, und diese beiden Dinge, bring us the most inner fatigue that we can imagine. Die bringen uns am meisten inneren Stress oder Ermüdung, wie wir es nur vorstellen Because können. I'm doing something I wasn't called to do. Denn ich mache da ja etwas, wozu ich gar nicht berufen bin. I'm playing God. Ich spiele Gott. I'm the God of my life. Ich bin der Gott meines Lebens. Do we really think that we're able to do that? Denken wir wirklich, dass wir dazu in der Lage so sind? So we have this deep inner stress. So haben wir diesen tieferen inneren Stress. That no matter how long we stay on some island somewhere. Das ist ganz egal, wie lange wir da jetzt irgendwie Zeit auf einer Insel verbringen würden. It doesn't go away. Dieser Stress, der löst sich nicht. Because there's pride and self-will. Denn da gibt es Stolz und Eigenwillen in and meinem Herzen. It may be conscious or unconscious. Das mag mir vielleicht bewusst sein oder vielleicht ist mir gar it nicht may bewusst. Be completely or partial. Vielleicht ist das vollständig so oder vielleicht ist nur teilweise and so. Only God can touch that. Aber nur Gott kann dies berühren. Only when we come to him, nur dann, wenn wir zu ihm kommen, can we find this deep inner rest. Dann können wir diesen tiefen, inneren Frieden, diese Ruhe finden. Now, last night the last few days I've been sick. Also die letzten Tage war ich ein bisschen krank. Which was kind of nice actually. I just, und irgendwie war das auch gut. Don't tell anybody. I had diarrhea, but don't tell anybody. Bitte sag es nicht weiter. Ich sag's auch nicht weiter. And I just had to stay home. Muss einfach zu Hause bleiben. But it was kind of nice. Es war einfach schön. And having to speak about this theme on taking a Sabbath. Und da ich jetzt über das Thema sprechen musste über den Sabbat. I was kind of immobilized, you know. War ich immobilisiert. Had to stay within a certain distance from the bathroom. Musste einfach in der Nähe der Toilette bleiben. And so I was just kind of by myself. Und so war ich da auf mich selbst. Had a lot of time to think and reflect. Hatte viel Zeit, einfach zu denken und zu reflektieren. And I was going to bed super late, like 4:30 in the morning. Dann bin ich sehr, sehr spät ins Bett gegangen. And so then I started to feel better yesterday. Gestern ging es mir dann so langsam besser. So last night I decided, well, you know, I'm not going to sleep anyway tonight. I'm just going to go to the church. Und gestern habe ich mich dann entschieden, naja, ich werde sowieso nicht einschlafen können. Ich gehe einfach in die Gemeinde. So I came to the church last night at 11 o'clock. So kam ich gegen 11 dann in die Gemeinde. I decided I would just set all the chairs up. Ich habe mich entschieden, dann einfach die Stühle aufzustellen. Me and Cody. He was just. Es war Cody und ich. And I spent 2 hours and 15 minutes just setting chairs up and cleaning things. Ich habe 2 Stunden 15 Minuten gebraucht, alles hier so einzurichten. And then it was finished. Und dann war es fertig. And I just thought. Und ich habe mir einfach gedacht. I've been missing something. Irgendwie fehlt mir etwas. I've been living a lifestyle. Of rest. Ja, ich habe einen Lebensstil der Ruhe gelebt. I have been trusting God. Ich habe immer Gott vertraut. For everything in my life. Für alles in meinem Leben. I've always prayed, always checked with him. Ich habe immer gebetet, ich habe auch immer die Dinge geprüft mit ihm. I've made a few mistakes. Ja, ich habe ein paar Fehler gemacht. Maybe some would say a lot of mistakes. Vielleicht würde jemand sagen, viele Fehler. I've made my mistakes. Ja, ich habe Fehler gemacht. I've received forgiveness. Ich habe Vergebung empfangen. I've trusted God. Ich habe Gott vertraut. I mean, naturally, I'm not a speaker. Natürlich gesprochen bin ich kein Redner. And when I started to preach, als ich angefangen habe zu predigen, 27 years ago, vor 27 Jahren, I remember my wife on the way home. She said, "That was great." Ich erinnere mich an meine Frau, wie sie sagte, "Wow, das war wunderbar." And I said, "Yeah, but that's all I know." Und ich habe gesagt, aber das ist alles, was ich weiß. What am I going to say next week? Was werde ich nächste Woche and sagen? The week after that. Und dann ist ja noch eine Woche. Do you know how many weeks in a year? Weißt du, wie viele Wochen das that's sind im Jahr? 52 messages. Das sind 52 Botschaften. In 10 years, that's 520 messages. In 10 Jahren sind es 520 Botschaften. I only know 2 or 3. Und ich weiß nur 2 oder 3. And suddenly I got so stressed out, like I don't want to do this. Und plötzlich hatte ich so einen Stress, das will ich gar nicht machen. And God said to me, und Gott sagte zu can mir, you trust me? Du kannst mir vertrauen. Can you trust me that I'll always fill your mouth? Can you trust me? Kannst du mir vertrauen, dass ich immer etwas in deinen Mund legen I've werde? Learned to live a lifestyle ich habe of es rest. Gelernt, einen Lebensstil zu leben, der Ruhe. But last night when I was here, aber gestern Abend, als ich hier war, I asked myself a question that I wanted to ask you. Da habe ich mir eine Frage gestellt, die ich eigentlich gerne an euch richten möchte. Do you know which day of the week is your Sabbath day? Wisst ihr, welcher Tag der Woche euer Ruhetag ist, euer Sabbat? Is it Sunday? Ist es der Sonntag? And for most people, they would say, yes, it's Sunday. Wahrscheinlich würden die meisten Leute sagen, ja, ist der Sonntag. I could not answer that question. Aber ich konnte für mich diese Frage nicht beantworten. No, it's not Sunday, because I work every Sunday. Na, kleinen Moment. Also für mich ist nicht der Sonntag. Ich arbeite jeden Sonntag. I'm up early and I'm doing this and that and this and that. Ich stehe früh auf und mache ich das. Counsel this and do that and then come back and do this and that. Dann komme ich wieder und dann hier noch was und dann noch was. Friday is my Sabbath. Freitag, da habe ich meinen Ruhetag. Actually, but the Sabbath day is a day of celebration. Aber der Sabbat ist ja eigentlich ein Tag des Feierns. Look it up in the encyclopedia. Schaut einmal in der Enzyklopädie, im Lexikon. The Sabbath, the seventh day. Der Sabbat, der siebte Tag. A day of celebration and joy. Es ist ein Tag des Feierns und der Freude. The Jews recognize it as Saturday. Die Juden tun es am Freitag halten, am Samstag halten. Christians for the most part recognize it as Sunday. Die Christen größtenteils am Sonntag. The day the Lord rose from the dead. Nämlich der Tag, an dem der Herr vom Toten auferstand. As I was here last night, something just came to me. Als ich gestern Abend hier war, da kam mir etwas. There was such a rest. Da war so eine Ruhe. I just looked around, I thought, it's finished. Mich umgeschaut, habe gesagt, fertig, vollbracht. I'm not even tired. Bin noch nicht mal müde. I'm ready for tomorrow. Ich bin bereit für morgen. This place looks great. Der Platz schaut super aus. And I thought, you know what? What if I did this every Saturday? Wie wäre das, wenn ich das jeden Samstag so machen könnte? What if everybody was so prepared for Sunday? Wie wäre das, wenn jeder so auf den Sonntag vorbereitet wäre? That Sunday could actually be my Sabbath. Dass Sonntag mein Sabbat sein könnte. Just like everybody else's. Wie es ja auch bei jedem anderen ist. And then I thought to myself, dann habe ich mir aber gedacht, well, I've been missing something for all these years. Die ganzen Jahre, da habe ich einfach etwas versäumt. Because the Jews prepared for the Sabbath. Denn die Juden haben sich ja vorbereitet vor dem Sabbat. And then they exploded from the Sabbath. Und dann vom Sabbat aus sind sie förmlich explodiert. And they prepared for the Sabbath. Dann haben sie wieder vorbereitet. And then they were energized by the Sabbath. Und dann haben sie den Sabbat gehabt. Everything was revolving around the Sabbath. Und alles drehte sich dann immer um den Sabbat. For us also. Für uns genauso. The weekly Sabbath. Der wöchentliche Sabbat. Is a time when we celebrate God. Ist eine Zeit, wenn wir Gott feiern. We celebrate all that God has done. Wir feiern alles, was Gott vollbracht hat. Including all the promises He's given us. Und das schließt auch all die Verheißungen an, die er uns gegeben hat für die Zukunft. His promises are as good as done. Seine Verheißungen, die sind so gut wie bereits geschehen. So we can rejoice in his coming. So können wir uns freuen an seinem Kommen. Not as though he might not come. Nicht so, als würde er nicht kommen. He is coming. Er kommt. He promised it. Er hat es versprochen. So the Sabbath is a time of celebration. Der Sabbat ist eine Zeit zu feiern. It's a time where all distractions are put aside. Es ist eine Zeit, wo all die Ablenkungen einfach beiseite getan werden. Where we celebrate and we experience restoration as well. Wo wir feiern und wo wir auch eine Wiederherstellung erfahren. I'm committed to spending my Sundays. Also ich bin einfach, ich möchte mich einfach hingeben, dass ich den Sonntag so verbringe, in celebration. Dass ich ihn feiere. Sunday is my Sabbath. Sonntag ist mein Sabbat. Even if I preach 5 times, I don't care. Selbst wenn ich 5-mal am Tag predigen werde. Because I will celebrate as I preach. Ich werde einfach feiern, während ich predige. And if we are prepared to celebrate God. Wenn wir uns vorbereitet haben, wirklich Gott zu feiern. We will be energized for our lifestyle. Dann werden wir daraus auch Energie beziehen können für unseren Lebensstil. So the weekly Sabbath will energize our life. Dieser wöchentliche Sabbat am Sonntag wird unserem Leben Energie geben. And as we live our life, we will look forward to the Sabbath. Und während wir so unser Leben leben, werden wir uns dann ausrichten auf den Sabbat. And so it produces this beautiful life. Und daraus resultiert dieses wunderschöne Leben. Just to close. Um abzuschließen. The things that kill us. Die Dinge, die uns förmlich umbringen. Pride. Stolz. Self-will. Eigenwilligkeit. Just like drinking gasoline. Das ist wie jetzt, wenn man Benzin einfach runterschluckt. I can honor the weekly Sabbath. Ich kann den wöchentlichen Sabbat ehren. And do nothing. Und doch nichts tun. And just take the whole day off and read my Bible. Also ich könnte es einfach so machen, dass ich den ganzen Tag mir frei nehme und nur die Bibel lese. But if I'm not living a life of rest deep in my soul. Wenn ich aber nicht ein Leben der Ruhe tief drin in meiner Seele lebe. What does it profit me? Was nützt es mir dann? Because the Sabbath is a safeguard. Weil der Sabbat ja einfach zu meinem Look, Schutz ist. You are persevering. Schau, du hältst durch. You are serving me. Du dienst you mir. Are effective. Du bist wirksam. Keep going. Mach weiter. But right now, take a break. Aber jetzt mach mal Pause. What do you mean? It's going so well. Klar, das läuft ja so gut. That's right. Come and celebrate that it's me. Komm zu mir und feiere, dass ich es bin. Oh yeah. Ja, stimmt, ja. I almost forgot. Hätte ich beinahe vergessen. Yeah, I know. Weiß ich. So come and celebrate me. Komm, feiere mich. It is I who work in you. Das bin ich ja, der in dir arbeitet. Look at your week, it was me. Schau auf deine Woche, das habe ich vollbracht für dich. I gave you the wisdom in school. Ich gebe dir die Weisheit in der Schule. I helped you with that business deal. Ich habe dir geholfen bei diesem Vertragsabschluss. I was teaching you. Ich habe dich gelehrt. I was carrying you. Ich habe dich getragen. Come and celebrate me. Komm, feiere mich. With the church family. Mit der Familie, der Gemeinde. With your family. Mit deiner Familie. In creation. In der Schöpfung. In recreation. In der Erholung. This is the Sabbath. Das ist der Sabbat. And if we don't have that as a habit, und wenn wir das nicht als eine Gewohnheit haben, we will just stray off into some kind of little religious system that we made. Dann werden wir irgendwie so da abgleiten in irgendein religiöses System, was wir uns selbst gebaut haben. And say we're more spiritual than you because look at all we do. Wenn wir sagen, ja schau, wir sind doch geistlicher als du, doch schau dir doch an, was wir hier alles tun. And God looks down. Gott schaut runter. And says, I see all you do. Ja, ich sehe alles, was ihr macht. But you left your first love. Aber die erste Liebe, die habt ihr verlassen. You should have took the Sabbath. Ihr hättet den Sabbat it's a time out. Euch nehmen sollen. A time out. Diese Auszeit. To reflect on God. Um einfach Gott zu reflektieren. And if I'm distant from God, und wenn ich irgendwie mich fern von Gott fühle, it's a time to reconnect. Dann ist es eine Zeit, wo ich wieder zur Verbindung eingehen kann. Maybe take a weekend Sabbath. Vielleicht nehmen die einfach ein ganzes Wochenende als Sabbat. My wife and I went to California for a 5-week Sabbath. Meine Frau und ich, wir sind nach Kalifornien gereist, um einen 5-wöchigen Sabbat dort zu haben. Life changing, just life changing. Eine völlige Lebensveränderung haben wir erfahren. So, to close. Um abzuschließen. Remember, we are not God. Erinnert euch daran, wir sind nicht Gott. I'm not in control of my life. Ich habe mein Leben nicht unter Kontrolle. These two things you can practice saying. Und diese beiden Dinge könnt ihr praktizieren. I can take time out. Ich kann mir eine Auszeit nehmen. Because I am not what I do. Denn ich bin ja nicht, was ich tue. I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. And number two. Punkt zwei. I can take time out. Ich kann mir auch einfach Zeit nehmen. Because I'm not God. Weil ich nicht Gott and bin. The world will continue. Und die Welt wird einfach weitergehen. Without me. Auch ohne mich. I'm just a human being. Ich bin einfach ein Mensch. Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus. Herr Jesus. We can't even begin to grasp who you are. Wir können nicht ansatzweise verstehen, when we see you face to face. Wenn wir dich dann einmal sehen, Angesicht zu Angesicht. We will be blown away. Wir werden einfach völlig hin und weg sein. When we see the scars in your hands. Wenn wir die Wundmale sehen and in deinen Händen. The very first time. Zum ersten Mal. We look into your eyes. Wir dann in deine Augen schauen. And you smile at us. Und du lächelst uns an. That day is coming. Und dieser Tag, der kommt. Every single one of us will look into your eyes. Every single one. Und jeder einzelne von uns wird auferstehen. Will stand before you. Und dann vor dir stehen. Face to face. Angesicht zu Angesicht. Oh, to hear the words, well done. Um diese Worte zu hören. Thank gut you. Gemacht. Thank you for celebrating me. Danke, dass du mich gefeiert hast. Thank you for letting me live my life through you. Danke, dass du es zugelassen hast, dass ich mein Leben durch dich gelebt Thank habe. Thank you for humbling yourself. Danke, dass du dich gedemütigt hast. Thank you for saying not my will, but your will be done. Danke, dass du gesagt hast, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. And you've never received Jesus in your life. Du hast Jesus noch nie in dein Leben empfangen. You've never received the gift of eternal life. Du hast noch nie dieses Geschenk des ewigen Lebens empfangen. You don't know his peace in your heart. Du kennst seinen Frieden in deinem Herzen gar nicht. He promises peace. Er verspricht Frieden. He is the Prince of Peace. Er ist der Friedefürst. Let's pray. Lass uns unseren Kopf beugen. Say, God, forgive me. Sag einfach, Gott, vergib mir. Please forgive me. Bitte vergib mir. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Cleanse me. Reinige mich. Through Jesus. Durch Jesus. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. Say those words, God. Sag diese Worte, Gott. Forgive me. Vergib mir. Give me the gift of eternal life. Und schenk mir das Geschenk des ewigen Lebens. Give me that peace that goes deep in my heart. Gib mir diesen Frieden, der tief in mein Herz hineingeht. I want to cease from my own works. Ich möchte einfach loslassen können von meinen eigenen Werken. Father, we pray as a church. Vater, wir bitten als eine Gemeinde. We would be the church you want us to be. Dass wir die Gemeinde sein würden, die du haben möchtest. We would be a church that honors the Sabbath. Dass wir eine Gemeinde sind, die den Sabbat ehrt. We take time out. Dass uns diese Auszeit nehmen. To celebrate your goodness. Die Zeit nehmen, deine Güte zu feiern. And to be restored. Und auch wiederhergestellt zu werden. To you when necessary. Wiederhergestellt zu werden in unserer Gemeinschaft mit dir. Bless these thoughts to our hearts, I pray. Mach diese Worte zu einem Segen in unserem Herzen.